Ich darf euch begrüßen vom internationalistischen Abend. Wir haben uns entschlossen, dieses Jahr eine vorrevolutionäre Demo zu machen, weil wir denken, dass das Thema Palästina, wozu gerade zurzeit 1800 Palästinenser im Hungerstreik sind, ein wichtiges Anliegen auch für uns ist. Wir wollen eine revolutionäre Mai-Demo, wo die internationalistischen Inhalte nicht hinten runterfallen dürfen. Das war immer so und deswegen werden wir auch dann zügig weitergehen, um auch nochmal in der 18 Uhr Demonstration unseren Inhalte dort mit einbringen. Wir machen konsequent, regelmäßig Veranstaltungen nicht nur zu Palästina und Kurdistan, sondern eben auch zu den Kämpfen im Baskenland und in Kolumbien und weltweit. Deswegen von hier aus und von uns aus Freiheit für alle politischen Gefangenen weltweit. Ja.